1978, Geburtsjahr. Wichtig für mich als auch geschichtlich, denn da wurde klar, dass mein Blut zu links wie Kuba war. Ankara, Attentat, viele Tote, Familie musste fliehen. Es blieb keine Zeit für Abschied, ihre Wunden blieben. Ich war gerade geboren, sie mussten alle rüber, nur weil ein Teenager meinte, dieser Staat sind alles Lügner. Über Nacht, Flucht in Ketten, Leben im Exil, Studenten demonstrieren in Istanbul, viele leben fielen. Gendarmerie, Faschisten, kein Platz für Menschenrechte, alles an einem Ort, wo der Präsident die Menschen ächtet. Ich bin nicht links, nein, ich bin ein Freund vom Frieden, Menschen sterben durch den Staat. In dem Land, das sie noch heute lieben. Ich höre die Berge weinen, Kugeln, die Gesetze schreien. Denker, die den Fortschritt wollen und wegen ihren Sätzen leiden. Das Problem ist nicht national, sondern menschlich. Politik, die alles unter sich begräbt wie im Gefängnis. Ich hör sie alle schreien, wir wollen Frieden und Leben nicht lügen. Lasst uns endlich frei aus Anatolien, Kriegsgebiet, Soldaten, kleine Kinder, Frauen und alte Männer. Kein Geld, kein Essen, sie wurden vom Gott vergessen. Feuer in der Nacht, brennende Häuser, Asche und Nebel. Für Asche geknebelt, von Waffen umgeben. Wir fasten und beten, doch hassen den Nächsten und lassen die Folter zu, weil diese Kriege unsere Kasse beleben. Und alles wegen der verdammten Dollars, alles wegen Macht und Gier. Zigtausend Leben ausgelöscht, ich spür den Hass in mir. Man kann Systeme nicht stürzen, man muss ein Teil von ihm werden, um sie zu ändern oder als Teil von ihnen sterben. Dies ist die Welt der Verdammten, der Kannibalen und Korruption. Richter, Industrien, Monopole, Aktien und Illusionen. Es ist krank, wie sie jubeln beim Sterben und es nicht merken. Völker werden vergewaltigt, die Welt ist ein Haufen Scherben. Ich kann's nicht oft genug sagen an alle Kids, macht Abitur und was aus eurem Leben. Denkt politisch, gibt euren Familien die Liebe und Ehre. Auf dieser Welt ist kein Platz für Rassisten, egal ob Deutsche, Türken, Kurden, Schwarze, Weiße, für keine Listen. Die Welt ist zu klein, das Leben zu kurz, um diese mit Hass zu füllen. Verschwendet keine Zeit mit nichts tun und dem Fass zu füllen. Revolution sollte in Köpfen nicht an Waffen stattfinden und Rassen verschwinden. Mein Blut ist Blut, verblassene Winde und es ist kalt in den Herzen. Der Winter bleibt für viele fliegende Steine gegen Kugeln und keine Ziele. Wut und Zorn, Liebe, Frieden, Kids, greift nach dem verdammten Stern und lass die Sonne wieder scheinen auf die verbrannte Erde. Die Erde, die